Alles hochgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sei unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, wir haben ja bereits gerade gehört, welche Vorteile wir durch die Winterzeit haben und welche Erleichterungen uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, erfahren wir unter anderem in den folgenden Minuten, inshallah wa tabarak wa ta'ala. Kälte kann qualvoll sein. Und so gehört es zur Barmherzigkeit Gottes, dass er uns den Tayammum, das heißt die Reinigung mit gutem Erdboden, erlaubt hat, wenn wir kein Wasser haben. Oder vielleicht haben wir Wasser, aber es ist eiskalt und wir haben nicht die Möglichkeit, es zu wärmen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zugestimmt, nachdem Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu Junub geworden ist. Und dieser aufgrund der Kälte während einer Expedition den Tayammum vollzog und dann den anderen Menschen vorbetete. Hinnehmbare Anstrengungen hingegen, sind kein Grund dafür, dass man diese Erleichterung davon profitieren darf. Denn ein Mann aus Thaqif, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, fragte ihn einmal, er sagte, wir baten den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, doch er verwehrte es uns. Wir baten ihn bestimmte Dinge und eine Sache davon war, dass er ihnen Erleichterung gebe in Bezug auf die Reinigung. Aber er erlaubte es uns nicht, so sagt der Mann. Und deswegen die lieblose Anstrengung an sich, eine leichte, hinnehmbare Anstrengung an sich, ist kein Grund. Das heißt, sie muss schon außerordentlich sein, damit man von solch einer Erlaubnis profitieren darf. Sonst würde ja jeder sagen, es ist anstrengend für mich, Wudu zu machen, dann brauche ich kein Wudu machen oder ähnliches. Weil die leichte Anstrengung ist hinnehmbar und muss man auf sich nehmen. Aber zur Erleichterung gehört auch das allgemeine Gesetz, dass wir über unsere Ledersocken streichen dürfen. Oder dass wir auch zu Hause beten dürfen, wenn es eiskalt ist. Weil normalerweise, wenn zum Adhan gerufen wird, ist der Muslim angehalten, zur Moschee zu kommen. Aber wenn es eiskalt ist oder es sogar regnet und stürmt, dann hat er die Erlaubnis, zu Hause zu beten. So berichtet Nafi', dass Ibn Umar radiallahu anhuma einmal in einer kalten und stürmischen Nacht den Adhan ausrief und anschließend oder währenddessen sagte, anstatt Hayya ala Salah, sagte er, betet an euren Plätzen, betet an euren Plätzen. Und danach sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte dem Muadzin in kalten, regnerischen Nächten anzuordnen, auszurufen, hört, betet an euren Plätzen. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert. Trotz dieser Erleichterungen Allahs azza wa jal darf man nicht vergessen, dass die Belohnung von guten Taten unter schwierigen Umständen gewaltiger ist. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht darauf hinweisen, wodurch Allah die Sünden tilgt und die Rangstufen erhöht? Sie sagten, doch, Gesandter Allahs. Er sagte, die ausführliche Durchführung des Wudu trotz schwieriger Umstände. Die ausführliche Ausführung des Wudu trotz schwieriger Umstände. Das meint zum Beispiel, obwohl es kalt ist, obwohl das Wasser unangenehm kalt ist, trotzdem seine Körperteile dreimal ordentlich wäscht zum Beispiel. Dann sagt der Ali Sattu Salam, also die ausführliche Durchführung des Wudu trotz schwieriger Umstände, viele Schritte zu den Moscheen und nach einem Gebet, nach einem Salah auf das nächste zu warten. Das sind die wirklichen Grenzwächter. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam Muslim. Das sind anstrengende Dinge, die entsprechend belohnt werden. Im Gegenzug sei man davor gewarnt, den Wudu nicht ordnungsgemäß auszuführen, indem man zum Beispiel manche Stellen nicht ausreichend wäscht, wie viele Menschen achten nicht darauf, wenn sie ihre Hände waschen, dass sie ihre Ellbogen ebenfalls mitwaschen, weil sie vielleicht Hemden anhaben oder Kleider anhaben, bei denen es nicht einfach ist, sie hochzukrempeln. Auch sei man davor gewarnt, kalte, eiskalte Winde zu verfluchen. Was heißt zu verfluchen, zu beleidigen? Das bedeutet, irgendetwas zu sagen, was nicht schön ist über diesen eiskalten Wind. Wie manche Leute sagen, heute war wirklich ein schlechter Tag. Oder was für ein Punkt, Punkt, Punkt, Wetter, wie man im Deutschen sagt, und so weiter und so fort. Warum darf man das nicht machen? Weil es von Allah tabaraka ta'ala kommt. Und es kann auch sein, dass man an diesen Tagen erkrankt und an Fieber leidet. Auch diesen Fieber darf man nicht verunglimpfen. Warum? Denn er kommt von Allah azza wa jall und er verbrennt die Sünden des Dieners. Und das ist besser für einen Menschen, dass er, darunter leidet, als wenn er sogar gesund wäre. Warum? Weil Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu immer berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal bei einer Frau eintrat und sie zitterte. Und er fragte sie, was ist los? Sie sagte, Fieber. Möge Allah ihn nicht segnen. Guck mal, nur diesen Satz. Möge Allah ihn nicht segnen. Eigentlich ein normaler Satz. Aber der Prophet Sallam sagte, beleidige den Fieber nicht, denn er nimmt die Sünden der Kinder Adams fort, wie ein Blasebalg den Schmutz von Eisen. Bei Muslim überliefert. An diesen Tagen, liebe Geschwister, zu guter Letzt, heizt der eine oder andere mit Feuer. Dieses darf man nachts nicht brennen lassen. Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, lasst das Feuer in euren Häusern nicht an, wenn ihr schlaft. Lasst das Feuer in euren Häusern nicht an, wenn ihr schlaft. Und Abu Musa radiallahu anhu berichtet ebenfalls Sahih Muslim, er sagte, eines Nachts ist das Haus einer Familie in Medina abgebrannt. Als man dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam davon erzählte, sagte er, wahrlich, dieses Feuer ist euch ein Feind, wenn ihr schlaft, macht es aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor dem Feuer in diesem Leben und im nächsten Leben und im Grab verschonen. As Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadhani wa iyyakum min nari al-dunya wa min nari al-akhira wa min nari al-barzakh. Innahu subhanahu wa ta'ala jawadun kareem, arhamur rahimin. As'al Allah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana wa iyyakum lita'atih في هذا الموسم الذي تنزل فيه البركات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لقيام الليل، وأسأل الله أن يوفقكم لصيام النهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم، يذهب عنا سيئاتنا بما نجده من المكاره في هذه الأيام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.